Lektion 7, Übung 2, B. Ja, bitte? Hallo Hans, hier ist der Peter Schweißgut. Du weißt doch, der Peter Schweißgut von der Radsportgruppe. Hast du mal 5 Minuten Zeit? Wie bitte? Ich frage, ob du 5 Minuten Zeit hast. Grüß dich, Peter. Ja, das geht. Ich sitze im Zug. Ah, dann weiß ich auch, warum die Verbindung so schlecht ist. Wie geht es dir? Danke, gut. Und dir? Danke, auch gut. Aber du willst sicher wissen, warum ich dich so dringend im Zug angerufen habe. Ganz einfach. Ich habe eine große Neuigkeit. Tanja und Sigmund heiraten. Sie haben mich zu ihrer Hochzeitsfeier am 24. und 25. April eingeladen. Und dich auch und deine Frau und die ganze Gruppe. Weißt du auch, wer alles zugesagt hat und wie viele von der Gruppe kommen? Ja, aber schau doch mal in deinen Kalender, ob du am 24. und 25. April kannst. Das ist Samstag und Sonntag. Ja, das geht bei mir. Hast du eine Idee, was wir ihnen schenken können? Ja, einen Kinderanhänger für das Tandem. Das Tandem schenken ihnen die Eltern. Jetzt sag mir aber bitte mal, was die beiden mit einem Kinderanhänger machen können. Rate mal. Tanja kriegt ein Kind. Richtig geraten. Also ein Kind. Weißt du auch schon, ab wann sie zu dritt sind? Das hat mir Tanja nicht gesagt. Ich habe sie auch nicht gefragt. Wie ist denn die Hochzeitsfeier geplant? Ich habe keine Ahnung, wie die Hochzeitsfeier geplant ist. Ich weiß ja nicht einmal, ob sie richtig heiraten. Weißt du, standesamtlich, kirchlich und so. Aber ich bringe mal ein paar Tassen und Teller mit. Wer weiß, ob wir nicht Lust auf einen kleinen Polterabend kriegen. Vielleicht bringst du auch etwas mit zum Poltern.